Tages ein Mann fährt zur Arbeit, doch dann sah nicht so schnell die Frau, er bremste, doch fuhr sie noch an. Er stieg aus Hilfe hoch und sah ihre blauen Augen. Er konnte es kaum glauben, das war für ihn die Liebe. Auf den ersten Blick, er hat sie zum Kaffee eingeladen, hat seine Liebe mit ganzem Herz geschickt, so sehr, dass sie auch in ihn unsterbsverliebt war. Und niemand außer Verwandtschaft kriegte es wahr, dass jemand einen so unglaublich glücklich machen kann. Doch sie rafften es dann, dies ist tatsächlich die große wahre Liebe. Willst du mich heiraten, war das, was er auf die Tafel schrieb. An die Tafel, wo sie sich das erste Mal getroffen haben. Sie sagte ja und sie wollten noch kaum warten. Sie waren so glücklich, das Traumpaar for life. Please marry me and be my wife. Die Liebe war das, was sie beide spürten. Und die Liebe war auch das, was ihn dazu führte. Die Liebe kann dir Wärme spenden, aber die Liebe kann auch alles beenden. Die Liebe war das, was die beide spürten. Und die Liebe war auch das, was sie dazu führte. Die Liebe kann dir Wärme spenden, aber die Liebe kann auch alles beenden. Ihr Glück schien perfekt, doch eines Tages erkrankte sie an einer Herzkrankheit. Es war sehr tragisch, er liebte sie so sehr, noch mehr als sein Leben. Und er würde ihr so gerne seins geben, aber dazu wär schon ein Wunder nötig. Also macht er ihre letzte Zeit so schön wie möglich. Er sagt ihr jeden Tag, wie sehr er sie liebt und dass es nach ihrem Tod für ihn sonst keine gibt. Doch dann bekam sie einen Herzinfarkt. Sie lag im Koma, hatte ihm der Arzt gesagt. Ab da begonnen seine Depression, jeden Tag Alkohol und dazu noch Aggression. 2 Wochen später stellten sie die Geräte ab, er war so wütend, an dem Tag dreht er völlig ab. Da stand er ganz in Schwach vor ihrem Sarg, er konnte niemals verkraften, dass seine Liebe starb. Die Liebe war das, was sie beide spürten, und die Liebe war auch das, was ihn dazu führte. Die Liebe kann dir Wärme spenden, aber die Liebe kann auch alles beenden. Die Liebe war das, was die beide spürten, und die Liebe war auch das, was sie dazu führte. Die Liebe kann dir Wärme spenden, aber die Liebe kann auch alles beenden. Durch diesen Liebeskummer hat er sich voll gesoffen mit Alkohol und sich mit Drogendealern getroffen. Alles, was er danach tat, war nur noch herzlos, denn sein Leben war jetzt in seinen Augen wertlos. Er wusste, jeder Tag wird ab jetzt gleich ablaufen, aufstehen, Anne rauchen und sich voll saufen. Er wusste, dass das alles keinen Sinn mehr macht, jeder Scheißtag und jede schlaflose Nacht, in Gedanken nur an seine verlorene Liebe. Das war die Qual, die ihn dann schließlich besiegte. Er erinnert sich an den Tag, an dem er seine Liebe verlor und dass sein Herz an diesem Tag erfror. Er weiß, dass er diesen Schmerz nicht erträgt, weil ihr Herz nicht mehr an seiner Seite schlägt. Er wusste, dass er sie nicht vergessen kann, also stellte er sich auf eine Brücke und sprang.